Verboten wollen wir an die Kragen. Dann werden wir die Erde zum Grabe getragen. Und wenn das Geld sonst keine Deutschen sei, dann schlagen wir ihnen die Schädel ein. Damals wollen sie mit zum Terror bereit. Heute stützen sie das System. Morgen wollen sie mit die Mund zu gehen. 68 war ihre Zeit. Damals wollen sie